Erster, ich sah das Lamm auf dem Berg Zion. 144.000 Menschen waren bei ihm. Sie trugen den Namen des Lammes und seines Vaters auf ihrer Stirn. Zweiter, ich hörte eine Stimme vom Himmel. Sie klang wie viel Wasser und starker Donner. Die Stimme war auch wie Musik von Harfenspielern. Dritter, sie sangen ein neues Lied vor dem Thron. Sie sangen auch vor den vier Lebewesen und den Ältesten. Nur die 144.000 Menschen konnten das Lied lernen. Sie wurden von der Erde gerettet. Vierter, diese Menschen blieben rein. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Gott und das Lamm haben sie von den Menschen gerettet. Sie sind die Ersten, die gerettet wurden. Fünfter, sie haben nie gelogen. Sie sind fehlerlos. Sechster, ich sah einen anderen Engel am Himmel fliegen. Er hatte eine gute Nachricht für alle Menschen auf der Erde. Er sprach zu allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen. Siebter, der Engel rief laut, habt Ehrfurcht vor Gott und lobt ihn. Die Zeit für sein Gericht ist da. Betet den an, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat auch das Meer und die Wasserquellen gemacht. Achter, ein zweiter Engel kam und rief, die große Stadt Babylon ist gefallen. Sie ist gefallen. Sie hat alle Völker mit ihrem bösen Wein betrunken gemacht. Neunter, ein dritter Engel kam und rief laut, wer das Tier und sein Bild anbetet und das Zeichen auf Stirn oder Hand bekommt, der wird auch Gottes Zorn trinken. Es ist reiner Zorn in seinem Becher des Gerichts. Er wird mit Feuer und Schwefel gequält. Das geschieht vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Zehnter, der Rauch ihrer Qual steigt für immer auf. Elfter, sie haben Tag und Nacht keine Ruhe. Das sind die, die das Tier und sein Bild anbeteten. Das sind auch die, die das Zeichen seines Namens bekamen. Zwölfter, hier ist die Ausdauer der Heiligen wichtig. Sie halten Gottes Gebote und glauben an Jesus. Dreizehnter, ich hörte eine Stimme vom Himmel rufen, schreibe, glücklich sind die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Der Geist sagt, ja, sie werden sich von ihrer Arbeit ausruhen. Denn ihre Taten folgen ihnen. Vierzehnter, ich sah eine weiße Wolke. Auf der Wolke saß jemand, der wie ein Mensch aussah. Er hatte einen goldenen Kranz auf dem Kopf. In seiner Hand war eine scharfe Sichel. Fünfzehnter, ein anderer Engel kam aus dem Tempel. Er rief laut zu dem, der auf der Wolke saß, nimm deine Sichel und ernte. Denn die Zeit zum Ernten ist gekommen. Die Ernte auf der Erde ist reif. Sechzehnter, der auf der Wolke saß, warf die Sichel auf die Erde. Und die Ernte begann auf der Erde. Siebzehnter, ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel. Er hatte auch eine scharfe Sichel. Achtzehnter, ein anderer Engel kam vom Altar. Er hatte Macht über das Feuer. Er rief laut zu dem Engel mit der scharfen Sichel, nimm deine scharfe Sichel und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde. Denn die Trauben sind reif. Neunzehnter, der Engel warf seine Sichel auf die Erde. Er schnitt den Weinstock der Erde ab. Er warf die Trauben in die große Kelter von Gottes Zorn. Zwanzigster, die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten. Blut kam aus der Kelter. Es reichte bis zu den Zügeln der Pferde. Das waren 1600 Stadien weit.